Dann, Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala Rasulullah, machen wir weiter. Ich möchte aber noch ein letztes Wort verlieren in Bezug auf das Thema, was wir gerade eben besprochen haben. Und zwar, es ist eine Tatsache, dass es im Islam, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, dass es verschiedene Richtungen angefangen hat zu geben. Manche folgen das und manche machen das. Also die Leute sind von der Sunna viele abgewichen. Nicht von den Sahaba, radiallahu anhum, sondern von den Leuten, die danach aufgetaucht sind. Und meine dringende Empfehlung ist aber an jeden von uns, dass man sich nicht beschäftigt mit diesen Gruppen, sondern dass man sich beschäftigt mit der Sunna. Denn viele Leute sind verlockt dadurch, dass sie sich beschäftigen mit verschiedenen Richtungen im Islam, verschiedene Sekten. Gucken, was glauben die, was machen die, welche Bid'a haben sie, wie antwortet man diese Bid'a, wie antwortet man jeder Bid'a und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, liebe Geschwister, sie beschäftigen sich nicht mit der Sunna von den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich glaube, du musst innen was machen. Im Endeffekt, sie beschäftigen sich nicht mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern beschäftigen sich mit den verschiedenen Richtungen. Und diese Sache hört nicht auf. Denn die Sunna ist eine. Die Richtungen sind Allahu a'lam wie viele. Allahu a'lam wie viele es bis zum nächsten Tag sein wird. Möchtest du dich in jeder Gruppe auskennen? Das macht keinen Sinn. Auskennen musst du dich in der Sunna und dann weißt du automatisch, jeder, der der Sunna widerspricht, ist eben nicht auf dem Weg der Sunna. Ja? Aber wenn du jede Sekte lernst und so, dann mit Effekt, manche Leute zum Beispiel, sie unterhalten sich bei, wenn es um Islam und Christentum geht, sie kennen sich über das Christentum sehr gut dann aus. Ja? Und sie wissen in der Bibel, was wo steht, um zu argumentieren. Ist alles schön und gut, aber nicht auf Kosten der eigenen Religion. Also nicht auf Kosten der eigenen Zeit, die du in deine Religion zu investieren hast. Ja? Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde zornig, als er gesehen hatte, dass manche sich mit den Schriften der Kuffar beschäftigen, obwohl der Koran unter ihnen vorhanden ist. Als würde man sagen, uns reicht der Koran nicht aus. Oder als würde man sagen, ich weiß schon alles darüber, ich kann jetzt auch mal woanders lesen. Ja? Und das ist natürlich, stimmt nicht. Ja. Liebe Geschwister, wir sind immer noch in der Phase von Mekka, logischerweise, wenn wir noch ein bisschen leiden. Und nachdem die Da'wah angefangen hat, nachdem die Leute angefangen haben, die Da'wah offen, öffentlich zu machen, öffentlich zum Islam einzuladen und auch die Leute und auch den eigenen Islam nach außen hin zu tragen, wurde natürlich der Druck immer stärker. Und der Druck wurde so stärker, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gesprochen hat. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, O Allah, hilf mir gegen sie durch Hungerjahre, genauso wie zur Zeit von Yusuf, 7 Jahre. Und ihr wisst vielleicht in der Geschichte von Yusuf a.s. im Koran, wie das war. Er sah einen Traum, ja, und da interpretiert das als, dass da 7 schwere Jahre auf die Leute in Ägypten zukommen werden, in der sie hungern werden, und das ist auch eingetroffen, tatsächlich, und deswegen haben sie sich auch darauf vorbereiten können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Bittgebet gesprochen gegen seine Leute. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Bittgebet erhört, sodass die Leute nichts mehr zu essen hatten. Und dass sie teilweise sogar die Haut von toten Tieren gegessen haben, weil sie nichts anderes mehr gefunden haben. Und das hat sie so in den Wahnsinn getrieben, dass sie die toten Tiere gegessen haben, ihre Häute, und dass sie vor lauter Hunger und Qual sich eingebildet haben, als wäre über sie und zwischen ihnen und dem Himmel überall Rauch und Dampf. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Ereignis im Koran festgehalten, in Surat Ad-Dukhan, der Rauch, in dem es heißt, so erwartet den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen bedecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Und sie werden sagen, unser Herr, رَبَّنَا كْشِفْ عَنَّ الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Unser Herr, nimm die Strafe von uns weg, denn jetzt sind wir gläubig. Das ist, wa alaikum salam. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran festgehalten, und Abu Sufyan Und andere waren diejenigen, die gesagt haben, oh unser Herr, nimm die Strafe von uns weg, denn wir sind jetzt Gläubige. Und das ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran laut gelesen hat, dann haben die Leute sich lustig gemacht über die Lesung des Koran. Und deswegen wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angeordnet, nicht so laut zu lesen. Und Allah sagte, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Das heißt, lies nicht zu laut beim Gebet und lies auch nicht zu leise, sondern such einen Mittelweg dazwischen. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt in Surat al-Isra, Sura 17, Vers 110. Und auch Abu Jahl machte sich lustig über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und er fragte bestimmte Leute, die bei ihm waren, sagte zu ihnen, sag mal, wühlt Muhammad sein Gesicht auch bei euch so im Sand? Und er meinte damit natürlich, er hat sich lustig gemacht über den Sujud. Und der Sujud ist natürlich eine, das ist die edelste Stellung des Gebetes. Denn der Mensch macht sein edelstes Körperteil, und das ist sein Gesicht, auf dem Boden und erniedrigt sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es auch angebracht, in diesem Moment zu sagen, Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sei Allah, mein Herr, der Höchste, weil Allah subhanahu wa ta'ala ganz oben ist. Und man hat sich jetzt ganz unten auf den Boden gelegt. Ja? Und diejenigen, die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht oben, das heißt, sie würden sagen, als wäre der Dua Quatsch. Dua macht überhaupt keinen Sinn bei denen dann. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, natürlich hat sich Abu Jahl über ihn lustig gemacht, dadurch, dass er ihm gesagt hat, wühlt er sein, macht er seinen Kopf auch immer bei euch so in den Dreck oder in den Sand. Und dann sagten sie zu ihm, ja, macht er. Und dann sagte der Prophet, dann sagte Abu Jahl, ich schwöre bei Allat und Al-Uzza, das sind zwei Götter, falsche Götter, wa'iyadhu billah. Er sagte, ich schwöre bei Allat und Al-Uzza, wenn ich ihn sehe, dass er das bei mir macht, dann werde ich ganz sicher mit meinem Fuß auf seinen Nacken treten, auf seinen Hals treten, und dann werde ich sein Gesicht in den Boden weiter reindrücken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist es dann passiert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einmal gebetet hat. Und Abu Jahl hat das beobachtet und hat sich jetzt gesagt, jetzt mache ich das, was ich vorgehabt habe. Und Abu Jahl ist dann auf ihn zugegangen, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute haben das von beobachtet, das heißt die Leute, die so gleichgesinnt sind, verrückt sind, so wie er. Und dann haben sie gesehen, er läuft hin und plötzlich bekommt er Angst, Abu Jahl, und macht so, erschrocken, und läuft rückwärts zu seinen Leuten zurück. Und man konnte in seinem Gesicht erkennen, was für einen Schock er gehabt haben muss. Und die Leute fragten ihn, was ist mit dir passiert? Du wolltest doch zu ihm hingehen und deinen Fuß auf seinen Kopf machen und ihn in den Sand drücken. Und dann sagt er, habt ihr nicht gesehen, was ich gesehen habe? Sagten sie, nein, was hast du gesehen? Gar nichts. Sie haben nur gesehen, wie du hingehst und du gehst wieder rückwärts zurück, so als hättest du Angst gehabt. Hat er gesagt, ich schwöre, ich habe gesehen, zwischen mir und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da war ein Graben und dieser Graben war Feuer. Und da habe ich etwas gesehen, das mir Angst gemacht hat, und Flügel habe ich flattern sehen. Das war's. Und das war nichts anderes, als dass er Engel gesehen hat, die, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, oder er sagte über sie, er sagte selbst, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass wenn er noch einen Schritt weiter gegangen wäre, dann hätten die Engel ihn weggerafft. Dann hätten die Engel ihn weggenommen und ihn zerstört und vernichtet. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn jemand etwas sieht, dass etwas Besonderes ist, wie so etwas, dann ist er noch lang kein Wali. Kann sein, dass genau das Gegenteil. Guck mal, was er hier gesehen hat. Der hat gesehen Engel. Aber was war das? Das war ein Beweis dafür, dass er, wa'iyadhu billah, beinahe in die Hölle gekommen wäre. Beinahe wäre sein Leben zu Ende gewesen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschützt vor diesem Unmensch. Ja. Und diese Sache ist überliefert worden in Sahih Muslim. Ja? Der Prophet sagte, لَوْ دَنَا مِنِّي لَخْتَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا. Das heißt, wenn er noch näher zu mir rangegangen wäre, dann hätten die Engel ihn Glied um Glied dahin gerafft. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Ereignis, liebe Geschwister, im Koran festgehalten in Surat Al-Alaq. In Surat Al-Alaq, in dem er sagte, Kalla innal insana la yatgha. Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna, dass er von sich selbst meint, unbedürftig zu sein. Inna ila rabbika ar-ruj'a, wahrlich, die Rückkehr ist zu deinem Herrn. Ara'aita alladhi yanha, siehst du nicht denjenigen, oder hast du nicht nachgedacht über denjenigen, der abhält, abdan idha salla, einen Diener, wenn er betet, und das ist gemeint, Abu Jahl, der versucht hat, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abzuhalten, wenn er betet. Ara'aita in kana ala al-huda, siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt, au amara bit taqwa, oder die Gottesfurcht gebietet, ara'aita in kazzaba wa tawalla, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abwendet. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache im Koran festgeschrieben, sodass es gelesen wird bis an den jüngsten Tag, und Allah subhanahu wa ta'ala hat über ihn sozusagen den Stempel gesetzt, dass er in die Hölle gehen wird. Warum? Denn die Ayat geht nämlich noch weiter, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin zu Abu Jahl gesagt, habe ich dir nicht gesagt, du sollst das nicht machen? Habe ich dir nicht verboten, das zu tun? Habe ich dir nicht gesagt, tu das nicht, mich stören beim Gebet, mich hindern an der Da'wah? Und dann sagte Abu Jahl nur zu ihm, O Muhammad, du weißt ganz genau, dass in diesem Gebiet, wo wir uns hier befinden, gibt es niemanden, der mehr Anhänger hat als ich. Du wirst ihm drohen. Wenn du mir irgendwas tust, ich werde meine Leute, meine Genossen rufen, Genossen sagt man, ja, ich werde meine Genossen rufen, und dann werden wir gegen dich vorgehen, also seh dich vor. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Ayah abgesandt. Allah sagte, فَلْيَدْعُوا نَادِيَا. Das heißt, Allah sagte, er soll ruhig seine Genossen rufen. سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَا. Dann werden wir die Höllenwächter rufen. Deswegen, egal wie mächtig du bist in diesem Leben, und egal wie viele Anhängerschaft du hast in diesem Leben, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, du kannst diese Anhängerschaften alle zu dir rufen, und Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Leute rufen, und da wirst du sehen, wer wirklich die Macht hat. Und wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Hand ist alle Macht. Urwa ibn Zubayr, einer der Tabi'un, das heißt die Generation nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, er fragte Abdullah ibn Amr ibn al-As, ein Sahabi, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Er fragte ihn, sag mir etwas, was ist das Schlimmste, was du erlebt hast damals? Weil die wollten auch die Sira kennen. Ich meine, du bist mit einem Freund des Propheten zusammen und du möchtest wissen, wie war das damals, was da passiert? Und er sagte zu ihm, erzähl mir das schlimmste Ereignis, was dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerfahren ist. Er sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete im Hof der Kaaba. Das heißt, im inneren Bereich, der offene Bereich der Kaaba. Also ich meine, im offenen Bereich der heiligen Moschee, da wo die Kaaba ist. Und er war dort am Beten. Und dann kam dann plötzlich Uqba ibn Abi Mu'ayt. Sagen wir einfach mal Uqba zur Abkürzung. Da kam Uqba von hinten zu ihm und packte ihm an den Schulter, an den Schultern und legte sein Kleid um seinen Hals. Um den Hals des Propheten sallallahu alaihi wasallam und fing an, ihn zu erdrücken und zu würgen. Und er wollte ihn einfach ersticken lassen. Und er hat so lange gedrückt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte sich nicht wehren. Und in dem Moment kam dann Abu Bakr radiallahu anhu von hinten und hat den Uqba an den Schultern gepackt und ihn, den Propheten sallallahu alaihi wasallam sozusagen davor gerettet, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dann sagte Abu Bakr radiallahu anhu, nichts anderes als أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Sagt er, wollt ihr etwa einen Menschen töten, der sagt, mein Herr ist Allah, und wo er doch zu euch mit den klaren Beweisen gekommen ist? Und das ist übrigens das Gleiche, was Allah im Koran sagte über in Surat Ghafir oder Surat Al-Mu'min über einen gläubigen Mann unter dem Volk von Pharaon, der auch gesagt hat, das Gleiche. Wollt ihr etwa Musa töten, der, als würde sie etwa einen Menschen töten, der sagt, mein Herr ist Allah. Und hier sehen wir, dass die Propheten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und ihnen Heil und Segen schenken, ihr Leben war die Da'wah und das wurde bei ihnen zum Verhängnis, in dem Sinne, dass die Leute sie verabscheut haben für das, was sie getan haben. Und wenn jemand dich verabscheut dafür, dass du Muslim bist und dafür, dass du Da'wah machst zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist das beste Zeugnis, dass du auf dem richtigen Weg bist, alhamdulillah. Wenn die Leute dich, das ist wie, damals hat er gesagt, tötet ihr etwa einen Menschen, der sagt, mein Herr ist Allah. Und heutzutage gibt es andere Begriffe, wenn sie dich damit stempeln und sagen, du bist ein, je nachdem wer es natürlich sagt, ne? Aber normalerweise, wir reden von stellt euch vor, der, wir Muslime sind auf dem rechten Weg. Zweifellos. Und wir sind noch die Einzigen, die ins Paradies eingehen werden. Alhamdulillah. Das heißt, ob wir leben, nutzen wir es gut aus, und wir sterben, geht es noch besser. Das haben wir zu verlieren, nichts. Wir Muslime befinden uns auf dem rechten Weg. Recht, sagen wir mal rechts. Das hat mit Politik jetzt nichts zu tun, ja? Also auf dem rechten Weg, wenn es jetzt drei Spuren gibt, sind wir rechts. Die Kuffar sind auf dem linken Weg. Okay? Die halben Muslime, die sind in der Mitte. Das heißt, die goldene Mitte ist nicht immer das Beste. Okay? Die goldene Mitte ist nicht immer das Beste. Die sind in der Mitte. Okay? Deswegen bezeichnen die, die ganz links sind, die ganz rechts sind, als extrem. Klar, weil sie sind auf der ganz anderen Seite. Okay? Und wir bezeichnen sie als extrem. Logischerweise. Ja? Und die halben Muslime, können wir nicht als extrem bezeichnen, die sind nicht extrem. Die halben Muslime sind halb. Mal gut, mal schlecht. Die sind halt, viele sind halt so, wie die Gesellschaft sind. Wenn sie gut ist, die Gesellschaft, dann sind sie gut, wenn sie nicht schlecht. Wenn sie unter Muslimen sind, sind sie gläubig. Wenn sie wieder nach Hause gehen, dann ist der Islam wieder schwächer geworden. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, wenn ein Nicht-Muslim zu dir sagt, du bist extrem, dann heißt das, du bist gut. Ja, das ist die Definition so. Okay? Aber wenn jetzt ein gläubiger Mensch zu dir sagt, du bist extrem, ein Gelehrter, ja, dann musst du dir natürlich überlegen, ob du wirklich nicht vielleicht extrem bist. Ja? Und extrem bedeutet nichts anderes, als dass man den Weg der Sunna verlässt. Ja? Weil wenn man auf dem Weg der Sunna ist, dann ist man nicht extrem. Per Definition nicht. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, mögen die Extremisten zugrunde gehen. Ja? Mögen die Leute, die übertreiben, zugrunde gehen. Ja? Das heißt also, wenn jemand sich äußerlich kleidet wie der Islam es verlangt und redet wie der Islam es verlangt und nur mit Leuten zusammen ist, die gläubig sind und so, dann ist er auf dem Weg der Sunna. Da kann er nicht extrem sein, sondern extrem sind dann diejenigen, die eben nicht diesem Weg folgen. Diese Überlieferung, die ich euch gerade erzählt habe, von Abu Bakr radiallahu anhu, ist in Sahih al-Bukhari. Ebenso haben sie sich lustig gemacht und ihren Spott getrieben. Und warum haben sie das gemacht? Weil damit sie die Leute vom Weg abbringen. Egal was, spielt keine Rolle. Das ist die gleiche, liebe Geschwister, die Sira ist keine Geschichte von damals. Das ist der springende Punkt, vielleicht, worauf ich hinaus will. Ja? Die Sira, liebe Geschwister des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist die Biografie eines vollkommen gläubigen Menschen, wie es im extremsten Fall sein kann. Das heißt, derjenige, der mit dem meisten Iman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat die schlimmsten Prüfungen erlitten in diesem Leben. Und deswegen, das ist sein Werdegang, so ist es. Je mehr du dich an ihn richtest, desto anstrengender wird es für dich sein. Zweifellos. Aber desto größer ist auch die Belohnung, alhamdulillah. Und Allah hilft ja einem dabei, wenn er einen prüft. Der eine, wenn jemand stirbt und seinen Verwandten, dreht er durch und zerreißt sich seine Kleider und macht die Teller kaputt. Okay? Und verliert seinen Verstand. Und der nächste sagt, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khayran minha. Und betet zwei Rakaat. Und Allah wird ihm sogar was Besseres geben, als das, was er weggenommen hat. Also die Menschen sind so und so. Ja? Das heißt also, der eine hat das Gleiche erlebt wie der andere. Aber Allah hat dem einen geholfen und der andere, er hat keinen Iman, Allah hilft ihm nicht. Ja? Deswegen, Was ich sagen will, ist, die Sira des Propheten, wir versuchen sie von ihr zu profitieren für unsere Zeit heute. Für unsere Zeit heute. Die Leute damals haben ihn bezeichnet als einen Verrückten, als einen Lügner, als einen Zauberer, ja, damit sie die Leute von ihm abwenden. Weil viele Menschen, sie benutzen ihren Verstand nicht. Sie hören, was die Leute sagen und sie glauben es. Und heute das Gleiche, liebe Geschwister. Heutzutage Leute, die lesen im Internet, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, was über bestimmte Muslime gesagt wird und sie glauben das. Das war's. Wenn in den Nachrichten was kommt, weil sie Bilder gesehen haben, die glauben das. Aber ihr wisst, es gibt etwas vorher und es gibt etwas nachher und es gibt Interpretation und es gibt heutzutage sogar Fälschung. Ich glaube, da weiß jeder was darüber. Und es gibt Inszenierung und es gibt Falschaussagen und es gibt so viele Sachen. Es gibt einfach Lügner. Es gibt Leute, die verdienen was dabei. Und deswegen dürfen wir nicht alles glauben, was wir sehen. Auch nicht, was über den Islam und über Muslime teilweise erzählt wird. Ja? Und das wurde gemacht, um von der Religion Allahs abzulenken. Und das Gleiche ist dem Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert. Und das Gleiche passiert heutzutage mit den Massenmedien, die versuchen, die Leute vom Islam abzubringen. Die Mittel sind die anderen. Als Prinzip ist das Gleiche. Die Kuffar sind dieselben. Die Muslime sind dieselben. Und es hat sich nichts geändert. Der Mensch ist der Gleiche geblieben. Oder denkt ihr, der Mensch hat sich irgendwie entwickelt? Das ist Quatsch. Also manche denken vielleicht an Evolutionstheorie oder so. Evolutionstheorie ist falsch. Die Evolutionstheorie ist bewiesenerweise falsch. Das wissen wir. Der Mensch hat sich ja 1400 Jahren seit ihr hat sich nicht geändert. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, der Mensch seine Bedürfnisse und seine Art und Weise zu denken und der Kuffer und der Iman ist da immer gleich geblieben. Und deswegen, Yawm al-Qiyamah, die Kuffar, gehen alle in die gleiche Hölle. Die gehen in die gleiche Hölle. Oder glaubt ihr, die Kuffar heutzutage in Deutschland, Europa, die gehen in eine andere Hölle als die von damals? Die gehen in die gleiche Hölle. Und die Gläubigen von den Sahaba, die Gläubigen von uns heute, wir gehen ins gleiche Paradies, Alhamdulillah. Weil es ist das Gleiche, hat sich nichts daran verändert. Ich möchte euch nicht zu lange aufhalten, deswegen mache ich noch diesen eine Stelle fertig. Sie haben sich lustig gemacht über die Da'wah und Abu Jahl sagte, der gleiche, der vorhin mit dem Feuer graben, er sagte aus Spott, Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Er sagte, O Allah, wenn das, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist, wirklich die Wahrheit ist, dann lasse Steine vom Himmel auf uns herabregnen oder bring uns schmerzhafte Strafe. Vollkommen schwachsinnig, weil er sollte eigentlich sagen, O Allah, wenn das die Wahrheit ist von dir, dann leite mich dorthin. Aber er sagt, wenn das die Wahrheit ist, dann bring mir Strafe. Wie abgeehrt kann man sein? Du willst doch, jedem tut das weh, wenn Steine vom Himmel fallen. Ja? Allah hat dadurch das Volk von Abraha vernichtet. Also nicht das Volk, die Armee, außer ein paar Leuten unter ihm, er selbst. Ja? Aber wie kann man sowas sagen? Deswegen, du musst doch immer, wenn du zum Beispiel einen Unterricht hörst, ein Imam sagt irgendwas auf dem Minbar oder irgendwas erzählt er dir, was sagt dir, das ist Haram, obwohl du das Tag und Nacht gemacht hast. Okay? Und du hast es immer, dein Leben hängt davon ab. Jemand sagt dir, Freundin haben ist Haram. So. Und du hast eine Freundin. So, jetzt geht die Welt mit dir zusammen, weil du musst dir sagen, ich will Schluss machen, du weißt nicht was. So. Und jetzt bist du traurig. So. Aber du darfst nicht sagen, nein, ich will es nicht akzeptieren, das ist zu schwer für mich. Nein, nein. Sag, oh Allah, natürlich, das ist die Wahrheit. Du brauchst mir nicht sagen, wenn das die Wahrheit ist. Okay? Aber angenommen, du wirst es nicht genau. Du sagst, oh Allah, wenn das die Wahrheit ist, dann bitte hilf mir, das richtig umzusetzen. Und hilf mir, das Verbot zu unterlassen. Und Allah wird dir helfen. Aber wenn du nicht mal das sagst, weil du die Sünde so liebst, dass du nicht einmal Dua machst, dass Allah die Sünde wegnimmt, das ist natürlich ein Problem. Ja? Dann ist die Sünde, hat dann Überhand gewonnen und du machst nicht einmal Dua. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala bei seinem schönsten Namen, dass er uns vor jeder Sünde bewahrt und dass er unsere Herzen so reinigt, dass wir jede Sünde verabscheuen. Denn die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie ihn gesehen haben, dass sie eine Sünde macht, dann haben sie große Augen bekommen und sind zornig geworden. Und warum? Weil sie sich nicht an die Sünde gewöhnt haben. Aber manch einer von uns gewöhnt sich an Sünden, deswegen fallen sie dann ihm auch schwer, sich davon abzulassen. Naja, Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann als Antwort auf die Aussage von Abu Jahl, die Allah im Koran aufgenommen hat, in Surah 8, Vers 32, Allah sagte, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Das heißt, Allah wird nicht zulassen oder Allah wird nicht sie bestrafen, solange du unter ihnen verweilst, und Allah wird sie auch nicht bestrafen, solange sie um Verzeihung bitten. Insofern ist das um Verzeihung bitten, und das, die Geschwister, das ist eine Sache, die man sich wirklich also vor Augen halten muss, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah macht klipp und klar, dass es zwei Gründe gibt, warum Allah subhanahu wa ta'ala manche Menschen nicht bestraft und die Strafe nicht in diesem Leben schon herabsendet und sie vernichtet. Der erste Grund ist, weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam unter ihnen ist. Und der zweite ist, weil sie um Verzeihung bitten. Der erste ist nicht mehr da. Der erste ist nicht mehr da, nachdem er gestorben ist, sallallahu alaihi wa sallam. Und der zweite ist der einzige Grund, der die Menschen davon abhält, dass Allah sie bestraft. Und solange wir um Allah um Verzeihung bitten, wird uns Allah subhanahu wa ta'ala auch Aufschub gewähren. Und Allah sagte, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. Allah sagte dann, und was haben sie nun, dass Allah sie nicht strafen sollte, wo sie euch doch von der geschützten Moschee fernhalten, und sie sind nicht diejenigen, die sich darum kümmern. Was damit gemeint? Gemeint ist damit, dass nachdem sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam so bestraft haben und so rausgeekelt haben aus aus Mekka und seiner Dawa so viel Steine in den Weg gelegt haben und die Menschen auch nicht einmal nach Mekka gehen lassen, ihr wisst, die wurden ja abgehalten bei einem, als sie Umrah machen wollten, dann sagt Allah zu ihnen, was hält mich jetzt davon ab, euch noch zu bestrafen? Vorher war der Prophet unter euch und die Leute haben in euch gekommen, auch Muslime und so, aber jetzt, ihr habt alle rausgeschmissen und ihr lässt sie nicht einmal kommen. Und die Strafe kam auch tatsächlich in der Schlacht von Badr. In der Schlacht von Badr sind dann die größten Führer oder die größten Übeltäter sind dann dort gefallen, alhamdulillah, oder auch schon vorher. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns segnet. Und noch einmal erinnere ich euch daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass jedes Mal, wenn Leute sich treffen, um Allahs zu gedenken, über Allah zu sprechen, über Allahs Religion zu lernen, dann wird zu ihnen gesagt werden, wenn sie nachher auch schon weggehen, sagen die Engel zu ihnen, steht auf, euch wurden eure Sünden vergeben. Alhamdulillah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns eure Sünden vergeben und uns auch dazu bringen, dass wir keine Sünden in Zukunft begehen, es sei denn, dürfte ich Amin sagen, weil das bringt nichts. Es gibt keinen Mensch, der keine Sünden begeht. Es sei denn, ihr meint damit, dass ihr sterben wollt. Das ist was anderes. Dann gibt es keine Sünde mehr. Aber man sagt, oh Allah, wenn wir in Zukunft bitten dich, dass wir keine Sünde begehen, ohne dass wir danach nicht tauber machen. Das war der Satz, den ich zu Ende sagen wollte. Allahumma amin, barakallahu fikum.